Kapitel 4. Sichtbar oder unsichtbar. In unserem natürlichen Menschen gibt es eine große verstandesmäßige Tendenz dazu, unsere Aufmerksamkeit darauf zu legen, was wir sehen können, anstatt auf das Unsichtbare und Ewige zu schauen. Die unsichtbare Welt ist absolut real, aber unglücklicherweise haben Christen oft mehr Glauben an das, was sie mit ihren natürlichen Augen sehen, als daran, was sie nicht sehen können. Das legt uns große Einschränkungen auf. In diesem Moment, während du dieses Buch liest, gibt es überall Aktivität von Engeln und Dämonen, die du nicht sehen kannst, und doch sind sie sehr real. Wenn wir wirklich ein Leben ohne Beschränkungen leben wollen, müssen wir diese wertvolle Lektion lernen, nämlich dass wir mehr an das glauben, was Gott sagt, als an das, was wir mit unseren natürlichen Augen sehen. Wenn wir lernen, unseren Glauben in das unsichtbare und das unfehlbare Wort Gottes zu legen, werden wir beginnen, ohne Begrenzungen zu leben. Es gibt eine Geschichte in 2. Könige 6, die ich sehr liebe, weil sie diesen Punkt so deutlich illustriert. 8. Und der König von Aram führte Krieg gegen Israel, und er beratschlagte sich mit seinen Knechten und sprach, da und da soll mein Lager sein. 9. Aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, an jenem Ort vorbeizugehen, denn die Aramäer kommen dort hinab. 10. Und der König von Israel sandte hin an den Ort, den ihm der Mann Gottes genannt und vor dem er ihn gewarnt hatte, und er nahm sich dort in Acht. Dies geschah nicht bloß einmal oder zweimal. 11. Da wurde das Herz des Königs von Aram unruhig darüber, und er rief seine Knechte zu sich und sprach zu ihnen, könnt ihr mir denn nicht sagen, wer von den Unsrigen es mit dem König von Israel hält? 12. Da sprach einer seiner Knechte, nicht doch, mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, verrät dem Kael-König von Israel alles, was du in deiner Schlafkammer redest. 13. Er sprach, so geht hin und seht, wo er ist, dass ich hinsende und ihn ergreifen lasse. Und sie meldeten es ihm und sprachen, siehe, er ist in Dothan. 14. Da sandte er Pferde und Streitwagen und eine große Streitmacht dorthin. Und sie kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt. 15. Als nun der Diener des Mannes Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging, siehe, da lag um die Stadt ein Heer mit Pferden und Streitwagen. Da sprach sein Knecht zu ihm, o weh, mein Herr. Was wollen wir nun tun? 16. Er sprach, fürchte dich nicht. Denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. 17. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, so dass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. 18. Und als sie zu ihm hinkamen, bat Elisa den Herrn und sprach, schlage doch diese Heiden mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Der Prophet Gottes hatte seine geistlichen Augen offen und konnte daher ein Leben ohne Einschränkungen führen. Der Diener, der nur in der natürlichen oder sichtbaren Welt schaute, war durch seine eingeschränkte Sicht in seinen eigenen Ängsten gefangen. Wie oft haben wir schwierige Umstände erlebt und wurden von dem gebeutelt, was wir sahen, anstatt Gott darum zu bitten, sehen zu können, was er sieht. Wenn ich reise und an vielen unterschiedlichen Orten diene und für die Kranken bete, fühle ich oft, wie die Kraft Gottes meinen Körper verlässt und die Menschen berührt, für die ich betete, und doch werden sie nicht geheilt. Am Anfang hat es mich verwirrt, wenn so etwas geschah. Es war meine Frau, die mich darauf aufmerksam machte, was hier geschah. Wohl mein Ende Ärzte haben den Menschen Diagnosen einer bestimmten Krankheit gegeben und gesagt, dass es dafür keine Heilung gäbe. Die Menschen glauben nun dem Sichtbaren und den Worten der Ärzte mehr als dem Unsichtbaren und dem Wort Gottes. Wegen ihres Unglaubens konnten sie ihr Wunder nicht empfangen. Als wir sie jedoch zu lehren begannen und die Worte der Ärzte über ihrem Leben brachen, waren sie fähig, ihr Wunder zu empfangen, oft sogar unmittelbar. Wir gehen alle durch Schwierigkeiten durch, keine Frage. Meine Familie und ich hatten auch unseren Teil abbekommen. Das ist einfach Teil des Lebens. Die wichtige Frage lautet immer, wie gehen wir mit diesen Umständen um? Wir müssen lernen, mehr Glauben in die unsichtbare Wirklichkeit der Wunder Gottes zu legen als in das, was wir mit unseren natürlichen Augen sehen. Menschen haben mir einige Male erklärt, dass ich nur versuche, die Umstände zu verleugnen, wenn ich statt des Sichtbaren ein Wunder proklamiere. Dennoch, ich verleugne gar nichts. Ich treffe einfach die Wahl zu glauben, dass Gott nicht lügen kann und dass sein Wort wahr ist über alles hinaus, dass meine natürlichen Augen sehen und wahrnehmen können oder meine Umstände sagen. Das Wichtige gebet. Vielleicht eines der wichtigsten Gebete, die wir jemals sprechen können, ist in Epheser 1 niedergeschrieben. 15. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, 16 nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, 17 dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, 18 erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, 19 was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. 20 die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, 21 hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Als ich ein junger Mann war und meinen Dienst begann, begriff ich die Bedeutung dieses Gebets. Über die Jahre hinweg muss ich es wohl tausende Male sowohl für mich selbst gebetet als auch unzählige Menschen um dieses Gebet für mich ersucht haben. Dieses Gebet verdeutlicht, dass wir nichts mehr von Gott brauchen außer einer Offenbarung darüber, was wir bereits haben. Paulus betet für die Gemeinde in Ephesus, dass Gott die Augen ihres Verständnisses öffnen möge. Die Dinge, die er sie sehen lassen wollte, konnten mit natürlichen Augen nicht gesehen werden, sondern nur mit offenen Augen des Verständnisses. Warum hat Paulus nicht darum gebetet, dass Gott ihnen Versorgung, Heilung, Sieg und andere Dinge gibt, für die wir ständig beten? Ich glaube, es war, weil er verstand, dass jedes Wunder, das wir jemals brauchen, in der unsichtbaren Welt bereits eine Realität ist in den himmlischen Regionen, in die wir mit Christus hineinversetzt worden sind. Wenn wir diese Wahrheit einmal sehen und uns entscheiden aufzuhören, dem mehr zu glauben, was wir mit unseren natürlichen Augen sehen, als dem der unsichtbaren Welt, dann können wir die Dinge, die uns gehören, ganz einfach ergreifen. Unter anderem möchte Paulus, dass wir sehen, dass die Kraft, die jetzt in uns wirksam ist, dieselbe überwältigende Größe seiner Kraftwirkung ist, die in Jesus wirkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Es gibt keine größere Macht als diejenige, die bereits jetzt in dir wirksam ist. Nur durch Glauben kannst du sie erfahren. Die Geschichte der Gemeinde, sowohl antik als auch modern, spricht eine klare Sprache. Menschen, die ihren Glauben in das Unsichtbare und doch Unfehlbare setzten, weil es im Wort Gottes verankert war, haben Nationen beeinflusst, Reformationen hervorgebracht, außergewöhnliche Zeichen und Wunder gewirkt, die Toten auferweckt und ein Leben ohne Einschränkungen gelebt. Sogar von Abraham wird gesagt, dass er auf die Stadt gewartet hat, deren Begründer und Erbauer Gott selbst war, siehe Hebräer 11,10. Er hat diese Stadt nicht mit seinen natürlichen Augen gesehen, doch er sah sie im Geist und hat sich darauf ausgerichtet. Alles, was durch unsere natürlichen Sinne in uns hineinkommt, wird durch das Herz gefiltert. Daher ist das, was wir mit unseren natürlichen Augen sehen, oft nicht das, was wir wirklich wahrnehmen. Lass mich dir ein Beispiel geben. Wir beide, du und ich, können einen großen schwarzen Hund anschauen und zwei unterschiedliche Dinge wahrnehmen. Du magst ein bösartiges Tier sehen, das in deinem Herzen Angst erregt, während ich ein wunderbares Haustier sehe, mit dem ich spielen will. Wenn wir lernen, unseren Glauben in die unsichtbare Realität des übernatürlichen Lebens in uns zu setzen, werden wir nicht davon erschüttert sein, was unsere natürlichen Augen sehen. Jeder Umstand, dem du begegnest, muss von Gottes ewiger Perspektive aus betrachtet werden. Gott hat mich gelehrt, auf diese Weise im Bereich der Finanzen zu leben. Wenn ich eine Entscheidung treffen muss, ist meine Frage nicht, ist das Geld auf der Bank oder nicht, meine Frage ist, was hat Gott über diese Situation gesagt? In dem Moment, in dem Gott etwas sagt, ist es in der unsichtbaren Welt Realität und ich muss es durch Glauben auf die Erde bringen. Ich habe viele radikale Entscheidungen getroffen, ohne das Geld auf dem Bankkonto zu sehen, sondern lediglich, indem ich es als Realität in der unsichtbaren Welt sah, gehalten durch die Verheißungen Gottes. Wenn ich einmal einen Glaubensschritt mache, kommt das Geld immer, manchmal innerhalb von Minuten. Ich rede hier nicht darüber, finanziell unverantwortlich zu handeln und Schulden zu machen. Debbie und ich haben eine Vereinbarung, dass wir keine Schulden machen werden, ganz egal wofür. Noch kaufen wir jemals etwas auf Raten. Wenn wir das Geld nicht haben, kaufen wir nichts. Die Lektion von Jesus. In Johannes Kapitel 4 zeigt Jesus diese Wahrheit wunderbar auf. Hier wird uns die bekannte Geschichte von der Frau am Brunnen erzählt. Jesus wandert durch Samarien, dessen Volk als Feinde der Juden betrachtet werden. Als er müde wurde, setzte er sich an einem Brunnen nieder, um zu rasten, während seine Jünger in die Stadt gingen, um Essen zu kaufen. Eine samaritanische Frau kam. Durch ein Wort der Erkenntnis evangelisierte Jesus sie und brachte sie zum Glauben. Am Ende kam die Stadt heraus zum Brunnen und viele glaubten. Der Grund, warum Jesus an dieser Stelle so erfolgreich war, bestand darin, dass sein Fokus nicht auf das Sichtbare, sondern das Unsichtbare gerichtet war. Als die Jünger zurückkehrten, waren sie verwirrt, dass er mit einer Frau sprach. Wenn Jesus zum Einkaufen gegangen wäre und die Jünger dort gelassen hätte, glaube ich, dass niemand errettet worden wäre. Jesus sagt uns, warum die Jünger dieses Problem hatten und wie man es behebt. In Vers 35 lesen wir: Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Sieh, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Das Einzige, was die Jünger sahen, war das, was sie mit ihren natürlichen Augen sehen konnten, nämlich ein Volk, dem man ausweicht. Sie sahen ein Problem, während Jesus im Unsichtbaren die Ernte sah. In vielen Nationen, in denen ich gepredigt habe, haben Pastoren mir gesagt, dass ihr Land dem Evangelium verschlossen und es unmöglich sei, Menschen zu erretten. Es ist Zeit, damit aufzuhören, unseren Blick auf das zu richten, was wir mit unseren natürlichen Augen sehen können. Wir müssen sie erheben und die Realität der geistlichen Welt rund um uns durch Glauben sehen. Ich ermutige dich, beharrlich dafür zu beten, dass Gott dir die Augen öffnet, sowie eine radikale Entscheidung zu treffen, die Dinge nicht von einer normalen Perspektive aus zu betrachten.